Sehen Sie denn nicht auf die Vögel über Ihnen, wie sie ihre Flügel ausgebreitet halten und einziehen? Nur der Allerbarmer hält sie. Gewiss, er sieht alles wohl.